Es ist aber Angst. Ich liebe das Wasser so sehr. Ich habe Wasser gehen. Bis zum Horizont. Weil sich die Erde ich werde ganz zurück kam, war sie schon lang. So. Les chromosomes. Oui, tous les propriétaires et tout le salon. Les prolétaires, les fonctionnaires, les militaires, les réactionnaires, les aliénistes, les réunionnistes. Setzen Sie sich, bitte. Oh, setzen Sie sich. Damen zu den Damen. Oh, zu den Herren. Zu den Herren. Umgekehrt. Ganz süßig. Nochmals! Geld! Die reiner Lump. Ich hab's ja immer was gesagt. Gibt's Rutsche aber? Sie nicht in die... Das ist alles nur... Adieu! Adieu, adieu, ihr alle, adieu. Adieu, ihr adieu, adieu, ihr alle, adieu. Adieu, ihr adieu, adieu, ihr adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, ihr alle, adieu. Mm-hmm.